Hallihallo und herzlich willkommen zum Quasselstrip Podcast, seit etwas längerer Zeit mal wieder. Diesmal geht's um das Thema Anime und deren Optik und es sind zwei wunderbare Gäste da, die sich gerne selbst vorstellen können. Hallo, mein Name ist im Internet zumindest Igeljäger, kann mich auch Marco nennen. Ich schaue schon seit einiger Zeit Anime und auch einiges. Und mache seit neuestem auch ein paar Videos auf YouTube dazu, allerdings noch nicht so viel. Okay, ja. Ich bin Nixer oder Markus, mir ist egal, wie ihr mich nennt. Und ich mache auch Videos auf YouTube und schaue jetzt seit 2013 irgendwann Anime. Ja. Sehr schön. Wollt ihr noch eure YouTube-Kanäle groß bewerben? Ich glaube, da muss man einfach nur nach unserem Namen suchen. Ja, okay. Bei mir, meine Meinung ist nicht immer sehr populär. Falls ihr irgendwie Fanboys von irgendwas seid, dann... Ja, wir sind etwas kontroverser. Immer noch beide zusammen, separat auf seinem Channel, auch Podcasts über die Seasons. Ihr seid voll die Elitaristen, habe ich gelesen. Ah ja, anscheinend, wenn man das so nennen mag. Ja, ja, genau. Als Einstiegsfrage habe ich mir überlegt, seid ihr, ich nenne es mal Grafikhuren, also ist für euch... die Optik wichtig und könnt ihr euch daran, sag ich mal, aufgeilen oder tritt das für euch eher in den Hintergrund? Und könnt ihr zum Beispiel auch mal auf Story und sowas verzichten, wenn ihr dafür halt einfach gute Visuals habt? Willst du anfangen? Bei mir ist das egal. Ja, okay. Also für mich sind eigentlich das Wichtigste die Charaktere, knapp darunter gefolgt die Story und dann Musik und dann Visuals. Also das ist wirklich vielleicht nicht die beste Reihenfolge für ein visuelles Medium, aber oft habe ich halt gemerkt, dass wenn man jetzt wirklich sich zu sehr beeinflussen lässt von den Visuals, dass man einfach sozusagen davon geblendet wird und manche Dinge vielleicht besser sieht, als sie eigentlich sind und dann vergisst eigentlich, wie schlecht die Charaktere geschrieben sind oder die Story, was man vielleicht bei Dingen wie Sankyo no Terror sehen kann, was äußerst visuell anspruchsvoll ist, also auch ansprechend, aber an sich geschrieben war, wie man es halt gewohnt ist von dem Studium. Ja, ich sehe das genauso. Also ich bewerte die Visuals auch zu 10% nur bei meiner Punktewertung jetzt auf Hummingbird. Also es macht nicht allzu viel aus, wenn jetzt etwas nicht allzu gut aussieht, wenn es dann aber gut geschrieben ist und gute Charaktere hat. Ja. Und wenn es halt gut aussieht, ist es halt einfach ein Pluspunkt. Ja. Bei mir ist es so, dass ich, sag ich mal, die technischen Sachen gar nicht so wichtig finde, also wie flüssig Animationen sind oder wie detailreich, sondern es mir mehr um den Stil geht. Also wenn, meinetwegen kann ein Anime, weiß ich, in 480p heute laufen, aber wenn er halt einfach einen individuellen Stil hat, einfach was Eigenes macht, dann finde ich, ist das sehr viel wert mittlerweile. Also es gibt recht wenig Animes, die einfach mal, sag ich mal, aus diesem wirklich Schema mittlerweile ausbrechen. Ein gutes Beispiel dafür wären jetzt wahrscheinlich echt die Yuasa-Serien, die ja, also The Tatami Galaxy, Kaiba und Ping Pong jetzt als Beispiele, die wirklich einen echt eigenen Animationsstil haben und nicht diesen Mainstream-Stil wie SAO jetzt beispielsweise, was einfach nur schöne Colors hat, aber nicht wirklich was dahinter. Nice. Oder die ganzen Produktionen von Chef zum Beispiel, was ich auch, also ich finde jetzt zum Beispiel Bakemonogatari fand ich jetzt persönlich nicht so toll, aber allein die Art und Weise, wie es präsentiert worden ist, optisch, es war einfach so erfrischend, ja, und einfach mal so anders, weswegen ich einfach dem Anime wirklich sehr hoch halte, sag ich mal so. Ja, das ist aber auch wirklich einer dieser Beispiele, wo die Visuals schon fast alles sind, weil das Writing ist halt Light Novel typisch, nicht gerade das Diebste. Aber ich kann die Serie zumindest, also ich finde sie auf jeden Fall unterhaltend. Also das ist keine schlechte Serie, unter keinen Umständen. Allerdings ist es wirklich so ein Fall, wo man sagen würde, die Visuals blenden einen ein wenig, würde ich sagen. Naja, ich finde, es ist jetzt nicht, sag ich, der beste, aber es ist auf jeden Fall eine Art revolutionärer Anime in der Art der Präsentation, weil es so, wie es gemacht worden ist, gab es das halt davor einfach noch nicht, weswegen ich einfach den Einfluss, den die Serie hatte, sehr hoch schätze. Ja, das Chef hat sich damit ein bisschen bekannt gemacht, aber die milken es auch in letzter Zeit mit deren Head-Tilts und was weiß ich. Ist jetzt nicht so, als hätte man davon nicht schon genug gesehen, aber funktioniert anscheinend. Ja, das haben sie auch in, wie hieß der neueste, hier, Megaku City Actors oder so. Da Oh. fand ich es jetzt schon, Oh. Sorry. naja, am besten Fall. So schlimm. Oh nee, ja, das war einer der schlimmsten Anime, die ich je gesehen habe. Oh. What? Also, das ist wirklich Musik und Style und alles super, aber das Writing, boah, das war ja so furchtbar langweilig und so uninteressant. Fast jeder Charakter hat mich eigentlich nur angekotzt. Also, ey, vielleicht bin ich da auch jetzt wieder extrem drauf, aber ich habe auch, glaube ich, gedacht, dass eigentlich schon fast jeder in der Community so dachte, weil ich habe nicht wirklich viel Preisigungen dazu gesehen. Ja, es ist halt typischer Style over Substance. Ja, aber Was das ich. ist, bei Bakemonogatari ist das ja noch in Grenzen, aber bei Mikaku City Act, das ist das echt nur Style, nichts anderes. Also bei Bakemonogatari hast du ja noch ein bisschen so deine lustigen Momente und deine coolen Momente und die Gespräche sind unterhaltend dargestellt. Bei Mikaku City Actors hast du das nicht mal. Hast du gar nichts davon. Hast du einfach nix. Außer Visuals. Was ich da auffällig fand, also ich weiß nicht, ob das nur mir so ging, aber die Charaktere, deren Design, das wirkte wirklich so drauf gemacht, dass man dann Leute dazu bringt, dass die da cosplayen dazu, einfach so obvious irgendwie fancy aussehend. Ja, die Designs sind ja eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Die sind ja auch, ich glaube, das sind ja so Vocaloid-Teile. Da haben die wahrscheinlich auch eine Menge Arbeit in die Designs gesteckt, aber der Anime hat sich ja damit nicht wirklich beschäftigen müssen, weil die waren ja schon vorgegeben sozusagen. Was der Anime eigentlich nur noch ändern musste, ist halt Writing reinsetzen und das haben die wohl vergessen. Aber da wir ja bei dem Thema Optik sind, Yes. die eine Szene, wo diese ganz schreckliche Szene, ich weiß gar nicht, ob war das CGI oder war das, wo die irgendwie diese Vergangenheit irgendwas erzählt haben, und das sah so unfassbar scheiße aus. Das hat wirklich fast, also das hat für mich fast den Anime kaputt gemacht, so, Ja, also. die haben auch, ich weiß auch nicht, die haben das so richtig rausgerusht, sodass die dann so CGI-Models benutzt haben, die schon fast gar nicht aussehen wie die Charakteren. Die haben das allerdings im Blu-ray-Release geändert wieder, habe ich auf YouTube gesehen. Allerdings war ich davon überzeugt, dass die CGI-Models aus der TV-Version halt besser passten, weil der Anime halt dementsprechend auch scheiße ist. Deswegen. Aber die haben es geändert. Es sieht ein bisschen besser aus im Blu-ray-Release. Ja, das macht schafft ja ganz gerne, dass Blu-ray dann ein bisschen besser aussieht. Ja, aber das war echt die CGI. Also ich habe da niemanden irgendwie wirklich erkennen können, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. So, wer soll das jetzt sein? Aber wo wir jetzt gerade bei CGI sind, das können wir ja auch gleich mit reinbringen, seid ihr auch der Meinung, dass das vollkommen unnötig ist? Also Also. es spart auf jeden Fall Budget, aber wenn es zu viel eingesetzt wird, dann ist es echt ätzend. Jetzt gerade als neuestes Beispiel wahrscheinlich Aslan Senki. Da hast du teilweise echt gute Lacher, wenn da die ganzen CGI-Soldaten aufeinander zulaufen. Ja. Aber ich Aber meine, wenn es budgettechnisch anders nicht passt, dann muss es halt sein. Aber es sieht nicht schön aus. ja, also ich bin jetzt nicht der Meinung, das ist unnötig, weil wenn wir jetzt sagen würden, oh, wir machen jetzt CGI rein und dann können wir den Anime machen oder wir machen kein CGI rein und dann haben wir nicht genug Budget dafür, kann schon ein Argument sein. Aber halt in letzter Zeit übertreiben die echt. Also die versuchen es echt an jeder einzelnen Ecke zu verwenden, wo sie es können. Halt alles, was nicht irgendwie menschlich ist und selbst das, wie man bei Aslan Senki sieht, wird dennoch noch gemacht, auch wenn es direkt auffällt. Es ist nervig und ich glaube, wir werden uns dran gewöhnen müssen, weil es sieht nicht so aus, als würde es in nächster Zeit weggehen. Das ist halt die traurige Wahrheit. Wenn es halbwegs subtil gemacht ist, so dass es. Moment. Chu, da kommt der Zug. Der Zug, ja. Wenn es halbwegs subtil gemacht ist, so dass es nicht direkt ins Auge fällt, dann geht's ja noch, aber man kann es auch übertreiben mit dem CGI. Ja, dann nennen wir ein gutes Beispiel. Also das Einzige, was mir einfallen würde, wäre Blackrock Shooter, glaube ich, haben sie auch was verwendet in den Kampfszenen da in der Parallelwelt, aber sonst fällt mir echt kein CGI ein, wo es gut aussehen oder okay aussehen Also, würde. es gibt Full-CGI-Filme, wie zum Beispiel die Final Fantasy-Filme. Ja, Also, okay, das falls den ist. irgendwer von euch gesehen hat, da ist das angebracht, aber da ist halt der komplette Stil da drin. Eben, das ist ja der Punkt. Wenn du etwas komplett in CGI machst, dann fällt das ja nicht so raus, aber das Problem bei Animes ist halt, dass es halt unglaublich auffällig ist, wenn du das verwendest. Also Parasite hatte so Charaktermodels, wenn die irgendwelche so mehrere Menschen, wo du das gesehen hast, wo die halt wiederverwendet haben, und das fällt halt unglaublich auf. Ja. Aber ich muss auch sagen, selbst wenn die gesamte Serie jetzt in CGI ist, wie zum Beispiel bei Knights of Sidonia, I don't know, da muss es auch wirklich auch das Budget haben, damit es auch dennoch noch schick aussieht, weil Knights of Sidonia sieht nicht wirklich schick aus und fast jeder Charakter hat irgendwie dasselbe Gesicht. Und es ist echt nicht schön. Also die Kämpfe darin sind nice, aber also wenn ich mir die Menschen darin ansehe, kriege ich Gänsehaut. Ja, das ist das Problem mit, wie heißt es, Uncanny Valley da, wo es halt nicht menschlich genug ist, dass das dann schon wieder sehr Ja. weird wirkt. Vielleicht ist es auch nur Gewöhnungssache, ich weiß auch nicht. Meine Anime-Charaktere sind ja nicht das Menschlichste vom Aussehen her manchmal. Ja, manchmal. Manchmal, meistens, aber halt, die Anime Quasi versuche ich zu immer. vermeiden. Ja, okay, wollt ihr jetzt noch was sagen, oder? Nein. Weil du. Nee, nicht wirklich. Dann wäre meine nächste Frage nämlich gewesen, was denn dann, wie er dann mit so älteren Animes umgeht, ob dann halt auch, ob ihr das ignorieren könnt, dass es dann halt einfach faktisch schlechter aussieht, oder ob es dann auch so Fälle gibt, wo euch das stört. So, ich gehe meistens in den Anime hinein mit den Erwartungen, die ich setzen kann an das Jahr, in dem er rauskam. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, oh, ich kann das und das nicht sehen, weil es nicht so neu aussieht wie die heutigen Anime. Ich glaube, den letzten älteren Anime, den ich gesehen habe, war Lady Oscar, ist ja hier in Deutschland bekannt. Und da ist die Animation wirklich schon gealtert, aber ich konnte trotzdem die 40 Episoden ohne Probleme schauen. Also ich fand, teilweise haben die auch, weil die ja nicht so viel Budget hatten wie zum Beispiel Anime heute, haben die teilweise ziemlich interessant manche Dinge lösen können, indem sie dann zum Beispiel bei Kämpfen halt näher ranzoomten, aber dennoch haben sie dann halt die Kämpfe nicht total langweilig gemacht. Also es ist jetzt kein Anime über Kämpfe, aber ich wollte das halt nur als Beispiel nehmen, weil man sieht dann manchmal, wo die versucht haben, durch verschiedene Stile mit deren Budget umzugehen. Und ich finde, sowas kann ich dann eher respektieren als jetzt die, was weiß ich, explodierenden CGI-Monster in God Eater oder so. Ja, Also, also ich das. habe an sich auch überhaupt keine Probleme mit älteren Serien, weil es ist ja nicht unbedingt so, dass die schlechter aussehen, nur weil sie älter sind. Eigentlich kommt es ja eher auf das Talent der Zeichner an, sage ich mal. Ein ziemlich gutes Beispiel wären wahrscheinlich die Ghibli-Filme, wo teilweise die Filme schon 15 Jahre oder älter sind und trotzdem noch besser aussehen als Serien, die heutzutage rauskommen. Ja, aber bei Ghibli ist es auch so, die haben das Budget eines Films halt und. Ja, dann halt Cowboy Bebop. Das ist auch schon, wie Ja, alt okay. ist es? Das ist schon, ich weiß jetzt nicht 15 genau wie Jahre. alt, aber auch schon älter, und das sieht besser aus als 90% der Serien, die heutzutage rauskommen. Ja, es hat aber Und auch viel mit der Choreografie zu ja, tun die und der einzelnen Szenen. Choreografie da ist gut, und der Zeichenstil passt halt auch einfach. Man muss halt Ja. schauen, was du zu der Zeit machen kannst mit den Mitteln, und daraus dann halt das bestmögliche Ergebnis rausholen. Ja, man muss halt versuchen, irgendwie zu analysieren, halt, was man am Stil wertschätzen kann. Halt, also wenn man einfach nur reingeht und will, ich weiß auch nicht, begeistert werden von irgendwelchen Arten von Animationen, die man, keine Ahnung, in den neuesten Ghibli-Filmen sehen würde, dann wird man natürlich enttäuscht. Aber solange man halt seine Erwartungen dementsprechend anpasst, wie es auch passend ist, kann man gar nicht wirklich krass enttäuscht werden. Es sei denn, es ist wirklich jetzt schlecht animiert. Noch für die Zeit. Naja, ich finde ja auch, dass die meistens auch versucht haben, trotz ihrer, sag ich mal, Budget oder technischen Beschränkungen, was Geiles zu machen. Weil die haben ja nicht, nur weil es, was ich, 1980 produziert worden ist, dass sie dann sagen, ja, das kann scheiße aussehen, sondern versuchen ja trotzdem Bewegung und vor allem Stil mit reinzubringen. Deswegen geht das meistens klar, aber es gibt halt auch echt viele, also Animes, wo ich sage, dass das Alter den sehr geschadet hat. Also bestes Beispiel finde ich ist Zero Experiment Lane. Das sieht heute einfach echt scheiße aus, und das schadet den Anime teilweise erheblich, weil es halt einfach, du hast halt einen Charakter, dann noch eine Laterne, und der Rest im Hintergrund ist weiß. Und das sieht dann halt nicht schön aus und deswegen ist das, also das sind so Beispiele, wo Animes heute einfach nicht mehr die Wirkung erzielen können, die sie damals hatten. Aber bei Lane ist es auch ein bisschen so, dass die haben so eine Art artistisches Feeling für die Serie und ich finde jetzt nicht, dass das, also klar, die Animation ist teilweise sehr schlecht, auch für deren Zeit. Wenn man dann manchmal Pause drückt, sehen manche Szenen witzig aus, aber die haben irgendwie versucht, das Budget zu konzentrieren auf Dinge, die halt wichtiger waren, weil ich weiß jetzt, ich will jetzt nicht spoilern, aber später gibt es so ein paar Szenen, die sind ziemlich gut animiert. Ja, das Ende, diese Transformation nenne ich es jetzt mal. Ja, und halt bestimmte Szenen, die etwas intensiver sind, werden halt mit dem Budget besser ausgebaut. Und dafür werden halt ein bisschen unwichtigere Szenen halt vernachlässigt. Ja, aber das Problem ist halt, dass du dann teilweise so Szenen hast, wie, ich weiß nicht, ob es was ein Computerspiel oder so, da in dieser Parallelwelt, wo du das heute halt einfach, was halt erstens scheiße aussieht und zweitens du eine Weile brauchst, um zu verstehen, dass das jetzt in der anderen Welt spielt und nicht in der, in Anführungszeichen, realen Welt. Deswegen finde ich, ist das ein Fall, wo es halt einfach sehr drunter leidet, dass die Animation einfach nicht so gut ist. Und ich würde mir wünschen, dass es mal geremackt wird, weil ich denke, dass der Anime dadurch sehr viel an Wert gewinnen könnte. Definitiv. Ein weiteres Beispiel für ein Anime, der wahrscheinlich durch Nicht-Animation glänzt, sondern durch andere Dinge, ist Berserk. Um das jetzt spontan hier reinzuwerfen, wo die Kampfszenen ja oft einfach nur Still-Frames waren. Aber dennoch hat der Anime einfach durch andere Dinge gepunktet, was einfach wieder zeigt, dass Animation nicht das Wichtigste ist. Und jetzt, das wurde ja geremaked mit den Filmen und das hat gezeigt, dass es einfach alles noch schlimmer gemacht hat mit dem ganzen CG, das da eingebracht wurde. Ja. Oder noch besseres Beispiel wäre wahrscheinlich Neon Genesis Evangelion, wo du eine Minute lang Standbild hast und dann dieses nervtötende Zikadengeräusch. Weil das war ja auch eher so eine artistische Wahl, um das Setting noch ein bisschen einzubringen, beziehungsweise vorzustellen. Ja, da ist man sich nicht so sicher. Ja. Nee, ich glaube, die hatten einfach kein Geld. Ja. Ja, Also wo die das auf siehst jeden Fall du. kein Geld hatten, waren die letzten zwei Ja, Folgen. eben, also wenn du die letzten zwei Folgen gesehen hast, dann glaube ich, war das keine bewusste Entscheidung aus künstlerischem Wert, sondern einfach, wir müssen das noch ein bisschen Ja. strecken, weil wir haben nicht genügend Geld dafür. Aber wenn man die Szenen halt einzeln analysiert aus den letzten zwei Episoden, kann man dann auch irgendwie schon einiges Man sich kann irgendwie einiges ausmalen. nehmen, ja. Naja, durch den, wie ist der zweite Film, End of Evangelion, Ja, oder End of Evangelion war der da. erste. Also das, was nach der Serie spielt. Da hat man ja teilweise die Parallelen gesehen zu den letzten beiden Folgen. Und dann hat man ja erkannt, dass die ja durchaus einen Plan hatten mit denen, was sie da machen wollten. Es hat einfach bloß das Geld nicht gereicht. Also es gibt zum Beispiel so einen Frame, der mal so ganz kurz aufblitzt, wo irgendwie, keine Ahnung, jemand tot an der Wand lehnt oder so. Und das haben sie dann halt im dem Remake-Film dann halt wieder eingebracht. Und daran sieht man, dass das halt, also das ist so ein typischer Fall auch, wo es einfach, wo die Animation hätte da sein müssen, damit es gewirkt hätte. Aber bei Evangelion finde ich, hat es auch so gewirkt. Gerade die letzten zwei Folgen haben einfach nochmal so viel für die Charaktere auch gebracht. Und da ging es echt weniger um die Animation. Findest du? Also, naja, gut, deine Meinung. Ich Ich finde, bin also. wahrscheinlich einer der wenigen, der die letzten zwei Folgen fast genauso stellt wie The End of Evangelion. Du pretentious faggot, ey. Also ich fand die letzten zwei Folgen echt richtig gut. Ja, muss ich ihm aber auch zustimmen. Aber wir sind da auch vielleicht ein Genau, ihr seid bisschen. ja Elitaristen. Ja. Okay, was ist denn der, sag ich mal, schönste Anime, den ihr bisher gesehen habt? Jetzt Serie oder Film? Ich würde auch Film gelten lassen. Da gibt es dann halt so die zwei Kategorien, halt Stil oder halt Animationsflüssigkeit. Du kannst Also, beides machen. wenn es Animationsflüssigkeit geht, da gibt es dann echt so ein paar Sachen, wo ich dann, da müsste ich echt noch tiefer reinschauen, damit ich eine Entscheidung treffen könnte. Aber ich habe zum Beispiel den Cowboy Bebop-Film ziemlich gut in Erinnerung, was die Animationsflüssigkeit angeht und die Choreografie und das war echt so echt Augenschmaus. Was vielleicht auch noch, was noch ziemlich bekannt sein sollte, ist Akira. Das für seine Zeit wirklich wow. Also Kann ich nur zustimmen. Ja, da, wenn man den gesehen hat, dann weiß man, glaube ich, was ich meine. Und halt, ja, die Ghibli-Movies sind ja eigentlich eine ziemlich easy Wahl. Und was Serie angeht, da muss ich dann, glaube ich, eher nach Stil gehen, weil da Animationsflüssigkeit zu finden ist schon fast selten heutzutage. Aber dann würde ich, glaube ich, auch wieder mit Cowboy Bebop gehen. Und heutzutage, glaube ich, keine Ahnung. Ich finde, Sanrio no Terra sah ganz nice aus, aber. Tatsächlich, ich fand's, also, ja, also es war an sich von technischen Aspekten, ja, aber ich fand das optisch irgendwie, ich fand das irgendwie nicht geil, ehrlich Die haben gesagt. teilweise, sind die overboard gegangen mit den Effekten, so, haben Bild gewackelt und was weiß ich, und manche Nee, Sachen ich haben sie. meine, ich fand einfach, das war unglaublich grau in grau und alles so, bläh, und am schlimmsten, also ich meine, das klingt jetzt wahrscheinlich extrem behindert, aber der Bart von dem Polizisten, ganz ehrlich, der sieht aus wie aufgemalt, oder? Also, ernsthaft jetzt. Also ich weiß nicht, wie Asiaten Bärte funktionieren, also kann ich mich nicht dazu äußern. Ja, das ist jetzt nicht so eine Sache, wo ich mich jetzt extrem drüber ärgern würde, aber halt, keine Ahnung. Es ist halt so das Erste, was mir so in den Kopf kommt, wenn ich jetzt an modern Anime denke und die gut aussehen. Ja. Also bei Filmen würde ich jetzt sagen, zumindest vom Oh, Artstyle-technischen wait! her, Wait, ja. noch eine Sache. Nichijou. Nichijou hat eine extrem gute Animationsflüssigkeit für eine Serie. Ja, das war's. Kenne ich gerade gar nicht. Der Das ist ein. Nichijou ist ein Comedy-Anime, nur halt sehr over the Ah, top. ist das das mit den Planeten, die von irgendeinem Laserstrahl durchschossen werden oder Ja, da sowas? gab's so eine Szene, Ach ja. so, okay, dann. Ja, der Animation, also wenn du da die Animation dir genau anguckst, das ist echt flüssig und echt gut gemacht. Ist echt schade, dass es keine zweite Staffel gibt. Oh. So, ein Film mit genialem Artstyle, der mir jetzt spontan einfallen würde, wäre Red Nine. Einfach die Charakterdesigns waren alle so genial und die Animation, die Action, die Choreografie. Also, das war echt ein Augenschmaus. Wie Der konnte hätte ich ich auch Redline gemacht. vergessen? Der Film war echt genial. Oder halt, wenn man einen etwas realistischeren Artstyle sucht, dann wahrscheinlich 5 Centimeters per Second, wo die Beleuchtung ja echt gut war und die Animation an sich einfach ziemlich gut. Aber bei Serien fällt mir jetzt, um ehrlich zu sein, nicht wirklich was ein. Jetzt was Ausgefallenes wäre wahrscheinlich The Tatami Galaxy, wo mir persönlich der Artstyle echt richtig gut gefallen hat. Aber da gibt's auch Leute, die meckern, oh, die Charaktere, die sehen ja so doof aus und sonst was. Ja, aber die Aber Animation war ja eigentlich gar nicht mal so die unflüssig. Animation war der Hammer eigentlich. Ja, eigentlich alle Yuasa Works sind eigentlich vom Artstyle halt anders, allerdings flüssig. Die. Yuasa Works sind halt wieder so eine Sache, wo wirklich das Talent der Zeichner einfach gezeigt wird, weil die haben nicht unbedingt das größte Budget, aber die machen wirklich gute Dinge daraus. Ja, die machen das meiste daraus zumindest. Redline und 5 cm per Second hätte ich jetzt nämlich auch genannt. Vor allem Redline ist einfach mal richtig fetter Arschtritt in so diese ganze Digital-Animation, weil das ist ja noch alles handgezeichnet Ja. und das sieht dafür einfach so überragend geil aus. Und also Redline ist sowieso, mag vielleicht inhaltlich nicht der geilste Film sein, aber er ist einfach so anders und einfach so eine Bereicherung fürs Genre, Ja, der wurde fürs ja auch Medium. irgendwie 6 Jahre lang produziert Sieben. oder so. 7, ja. Mit Ist auch. was weiß ich, wie vielen handgezeichneten Bildern. Das war echt Ja, geil. das sieht man halt dann auch, wie gut das dann aussieht. Einfach so. Es hat einfach was vollkommen Eigenes und einfach geil. Und ich finde es halt auch inhaltlich, also, weiß nicht, das Setting finde ich halt einfach geil, weil Redline ist, glaube ich, mit der einzige Anime, wo es irgendwie um Sci-Fi-Rennsport geht. Es gibt noch Oban Star Racers und das war's, was, Oban glaube Star ich, Racers ist doch ein Cartoon, oder? das ist eine, nee, ist eigentlich ist ein Anime, ist eine Produktion, also In teilweise Frankreich. Frankreich und Japan, ist eine Kooperation halt. Ja. Deswegen, also man sieht es auch, also passt hier auch rein, weil die Animationen sehen halt gar nicht anime-typisch aus. Aber es ist halt schon auch mit von Japanern produziert worden. Deswegen, also sowieso schwierig, was ist jetzt Anime und was ist, wann ist es Cartoon Ja, so. ich sehe da sowieso nicht so große Unterschiede, aber. Wenn ich war auch ein bisschen kontroverser. Ja, Naja. also Urban Star Race ist übrigens sehr lustig, was den Arzt angeht, weil die haben alle keine Nasen. Naja. Das sollte man allerdings nicht ungewohnt sein, wenn man mal ein oder zwei Moe-Anime gesehen hat. Ja, nee, die haben halt durchgängig, das sieht komisch, das sieht einfach komisch aus, das, die Gesichter. Aber kann ich an sich empfehlen, weil es halt einer von zwei Animes ist, die sich mal um dieses Thema drehen. Aber, also ist jetzt halt nicht der Brecher, aber ich finde es ganz cool, so als abwechslungsreich. Ist definitiv nichts Schlechtes. Ich habe es auch gesehen. Ich finde auch, also es hatte auch ein überraschend, ja, sag ich mal, überraschendes Ende. Also für das, was man gewohnt ist. Für eine Kinderserie. Also Ja, ich kann mich eben. noch. Ja. Was Serien angeht, da würde ich wahrscheinlich auch aus Fanboytum wahrscheinlich Mushishi nehmen. Also das finde ich einfach, das wirkt so stimmig in sich und das sieht halt, du hast halt echt teilweise so einzelne Bilder, die nah an Fotorealismus rankommen. Also in der Originalserie und in der neueren sowieso. Also das ist Meinst sowas. du die Hintergründe? Ja, also Wow. die Was? Charaktere jetzt nicht so, aber die Hintergründe finde ich doch, die sind sehr Dann geil. hast du nicht Nonon Biori Oh ja, die Hintergründe in London Bio, sie sind der Hammer, aber da wird auch viel CG verwendet für Autos und sonst was. Ja, aber die Hintergründe sind Porn, ey. Also, Oh ich ja. liebe Mushishi und die bauen das echt alles zusammen mit dieser Atmosphäre perfekt. Aber was die Animation, ich muss sagen, Mushishis schwächster Aspekt ist wirklich Animation, weil wenn du nur von den Gesichtern, ich weiß nicht, 5 Meter weit weg bist, dann siehst du echt nur, da siehst du Augen und Mund nicht mehr wirklich. Ja, ich glaube, das ist aber auch halt, das ist wieder so, das ist künstlerischer Aspekt, das ist so gewollt. Okay. Ich liebe Mushishi, aber ich weiß schon, was du meinst. Ansonsten von Serien ist es ein bisschen schwierig. Black Lagoon finde ich ist noch ziemlich geil in den Kämpfen. Ja, stimmt. Und Gurren Lagann hat durchaus ein paar geile Stellen, aber da ist Episode 4 einfach unglaublich kacke. Ja, da ist es auch ja, auf und ab, sag ich mal. Ja, also das Ende ist halt übertrieben geil gemacht, also inhaltlich und animationstechnisch, aber es hat halt auch teilweise richtige Downer. Und sonst, was, eins hatte ich noch, genau, Katanagatari ist jetzt vom Artstyle einfach unglaublich erfrischend, finde ich. Naja, ist ein bisschen unique. Was die Animationsqualität angeht, war, ich kann mich jetzt an nichts erinnern, was mich da irgendwie negativ überrascht hätte. Ich glaube, das war ziemlich konsistent, oder? Ja, das war, also es hatte einfach, das, die Hintergründe fand ich, da sahen immer so wie, was ich, Papiertheater so ein bisschen aus, so ein bisschen unnatürlich. Und die Figuren waren halt alle ziemlich, ja, abgedreht, designt. Also zum Beispiel die Augen irgendwie waren immer ganz Ja. speziell von den Hauptcharakteren und alles. Sehr untraditionell, allerdings auch sehr empfehlenswert. Meinst du, also ich fand es inhaltlich ein bisschen schwach, so. Also ich fand Ja. es nicht so gel, also das Hauptproblem war einfach das Pacing. Das war so unglaublich schleppend, auch weil es halt so episodisch erzählt worden ist. Aber im Prinzip bis zur letzten Episode passiert inhaltlich echt wenig. Ich hab's halt irgendwie, ich bin halt da reingegangen und hab halt eine episodische Serie erwartet. Vielleicht habe ich deswegen das Ganze ein bisschen anders betrachtet. Und dann, als halt es wirklich mal richtig in so eine konsistente Story hineinging, dann wurde ich ein bisschen so aus den Socken gehauen, weil das Ende echt ziemlich gut war. Nee, Nein? sorry, Das nee. Ende? Also Was? das, erstens, ich sehe jetzt ein bisschen schwierig, ohne zu spoilern. Also erstens, das After-Credit-Ende ist unglaublich scheiße, finde ich, weil das ist so ein typischer Fall von Bruch mit den eigenen Regeln. Und das passt halt, es passt halt einfach nicht rein, es ist so unglaublich unnötig. Und was davor war, also, du hast zwar recht, der letzte Gang ist sehr gut gemacht, aber der Auslöser dafür ergibt für mich einfach keinen Sinn, weil das, was gesagt wird, passt nicht zu dem, was in den 12 Episoden davor gemacht worden ist. Und deswegen kam für mich der, in Anführungszeichen, Twist, der hat für mich sich einfach nicht glaubwürdig angefühlt. Ich kann schon verstehen. Es ist auch schon eine Weile her. Aber ich denke mal, es hat da bestimmt so ein paar Plotholes, die halt Beweggründe des Hauptcharakters etwas in Frage stellen, was er am Ende da macht. Aber irgendwie kam es mir jetzt nicht so vor, als wäre es komplett Alien, was er da macht. Aber muss ich mir vielleicht nochmal angucken. Naja, eigentlich geht's nicht, also nicht zwingend um ihn, sondern das, was sie sagt. Das Achso. passt einfach nicht zu dem, was sie davor gemacht hat. Oh. Das ist ja. Okay, also jetzt kann ich Ich nicht mehr meine, reden, ohne zu spoilern. ja, also ich kann mir auch, ich habe mir auch schon überlegt, dass es durchaus einen Sinn hat, warum sie das so sagt, aber ich Man lernt sich fand es halt erkennen. einfach nicht glaubwürdig so gesehen. Aber es war auf jeden Fall, also optisch fand ich es sehr erfrischend. Man muss aber auch sagen, dass 80% der Zeit geredet wird, deswegen wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, dass man, sag ich mal, so gut animieren konnte. Ist es nicht von Chef? Ich weiß gar nicht. Nee, ist es nicht, aber es ist der Autor von Bakemonogatari. Ah, okay, das war die Verbindung mit Bakemonogatari. Ich hab schon gedacht, irgendwas haben die gemeinsam. Ja, also man merkt es, finde ich, teilweise auch. Übrigens, also das finde ich auch ganz lustig, dass die Kämpfe eigentlich mit am witzigsten, wo sie dann halt einfach irgend so einen Main-Kampf, sag ich mal, einfach nicht gezeigt haben, sondern das einfach nur so erzählt haben. Das war irgendwie ein ganz Ja. nicer Gag, so. Und genau, das finde ich auch immer ganz cool, wenn sie so Referenzen drin hatten. Das ist halt, also ich rede schon wieder viel zu viel über den Anime, aber der bietet halt zu viel. Episode 7, wo sie das so Computer-Style, Computerspiel-Style teilweise animiert haben, so mit Top-Down und was weiß ich, Animationen. Weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Doch schon, ja. Das war noch ganz cool. So, genug davon, genug von mir. Was ist denn so der hässlichste Anime, den ihr bisher gesehen habt? Soll ich anfangen oder du? Na, fang du mal an, ich muss noch überlegen, glaube ich. Vampire Holmes. Also, das war. Also, ich weiß nicht, ob du es kennst. Das lief letzte Season oder so. Aber es sah echt aus wie ein richtig schlechter YouTube-Cartoon. Es hatte teilweise diese. Wenn in Shonen-Anime irgendwie Witze passieren oder so, hast du dann halt einen anderen Hintergrund und die Chibis und sonst was. Und das hatte es so gut wie bei jedem Witz. Und es sah echt einfach richtig schlecht animiert aus, total unflüssig und sonst was. Also das tat echt weh, sich das anzuschauen. Und etwas anderes, was richtig schlecht animiert ist, ist wahrscheinlich Inferno Cop. Aber das wollte so sein und hatte dadurch auch irgendwie seinen Reiz und war ganz lustig. Ja, Also. aber Vampire Holmes ist auch ein ziemlich einfaches Ziel. Das ist ein einfaches Ziel, ja. Ich würde mal sagen, also wenn wir jetzt abseits von 4 Minuten Anime gehen, dann würde ich vielleicht sagen. Fuck, das ist Ich kann irgendwie. auch erst. Der macht du. Was mir noch, also ich schwanke immer zwischen Higarashi no Nakagoro ni und Zero Experiment Lane, aber ich tendiere Bei eher zu Higusashi ersterem. waren hässlich die schon allein die Charaktere. Eben, also das Das war war, schlimm. ich weiß nicht, wann es rauskommt, 2006, 2008 und selbst, also für das Jahr sah es echt furchtbar aus und da Ja. gibt's, also selbst 2000, im 2000er sind bessere Animes rausgekommen, animationstechnisch und auch davor zig, die besser aussahen. Und ich meine, der Anime ist an sich ganz, ganz cool, bis auf den Charakter, der in den letzten beiden Arcs eingeführt wird. Aber ich würde es mir halt nicht kaufen, einfach aus dem Grund, weil es so unfassbar hässlich aussieht. Also von den Animationen, von den Charakteren, von den Charakterdesigns, allein die Haarfarben. Wo das halt so aussieht, als hätte man die Köpfe einfach in irgendwelche Farbtöpfe getaucht, so, das ist, ah, Auch diese furchtbar. Moe-Augen einfach, die total schlimm aussahen, das war schrecklich. Also. Ich hätte da vielleicht noch einen ziemlich offensichtlichen Pick, Mass of Destruction, Oh was ja. furchtbar aussah. Und das Schlimme bei Mass of Destruction war ja, dass es eine Einfolgen-OVA war und entsprechend viel mehr Budget hatte, als eine normale Serie zumindest haben sollte. Aber anscheinend hatte es das nicht, zumindest sah es nicht danach aus. Ja, aber ich würde auch sagen, Higurashi wäre da ziemlich weit oben, was Fall. schlechter Artstyle und schlechte Animation angeht. Hab noch Was was mit. zu schlechter Okay, dann Animation, und gerne. zwar TriHX, das lief auch neulich. Diese Edgy-Show, die letzte Season lief, weil da waren die Action-Szenen echt zu 90% CG. Die Brüste der Weiber waren so überproportional, dass es schon echt einfach nur noch scheiße aussah. An sich war der Artstyle echt nicht flüssig oder sonst was. Ja, Das das war echt. haben wir aber auch schnell gedroppt. Also, Ja. vielleicht wird es ein Meisterwerk später, wer Oh ja, vielleicht wird's ja in Folge 10 nochmal gut. Aber das war echt wieder so ein Beispiel von richtig beschissen eingesetztem CG. Also. Ja, und je nachdem, wie sehr man halt CG tolerieren kann, würde ich auch noch sagen, Knights of Sidonia, weil das ist nur CG. Und nicht die gute Art. So, als Abschluss würde ich die Frage stellen, gibt es denn irgendwie so Wünsche für die Zukunft, die ihr habt, was so Visuals angeht? An sich hätte ich eigentlich mehr Wünsche, was Writing angeht, aber was Visuals angeht, kein CG mehr. Ich glaube, das wäre schon mal der größte Schritt, den man gehen kann. Und ich hätte halt auch noch lieber neue Serien mit älterem Artstyle. Das macht jetzt Ushio Totosa ja beispielsweise. Ich finde diesen Artstyle einfach um einiges ansprechender als jetzt das neue, oh, helle Farben und alles sieht wunderschön aus. Ja, an sich sind ja Farben kein großes Ding, aber halt dieses Sugoi Kawaii-Style, der einem irgendwie Diabetes gibt, ist irgendwie zu viel So schon. wie No Game No Life zum Beispiel. Ja, obwohl No Game No Life sah eigentlich gar nicht scheiße aus. War cool, ja. Also ich fand's bis zu einem gewissen Punkt konnte ich's tolerieren, aber diese roten Outlines sahen einfach so kacke aus. Das ist so ein Unding, finde ich. Das Aber das geht war einfach wieder nicht. sowas, wo es eher auf die Inszenierung der Spiele ankam, die einfach echt cool aussahen. So, wenn nichts passierte, war es echt teilweise. Ja, also das Ja. war, die Spiele waren irgendwie das Einzige, Ja. was das so lobenswert war, weil die Charaktere, die haben ja sich gar nicht irgendwie entwickelt Charaktere und liefen auf der Stelle, ja. das war, also ich fand es auch, war ein bisschen verschwendetes Potenzial teilweise. Die Welt ist halt so, die ist ein bisschen so, ja, typisch Fantasy und der Arzt, der ist auch so ein bisschen typisch Fantasy. Es war, also ich hat mich durchaus unterhalten gefühlt, aber es war jetzt nicht so ein guter Anime, finde ich. Aber weil du gesagt hast, Ja, auf gar älterer keinen Fall. Artstyle, kennst du, wie heißt es, Natsu no Kano no X? Sagt mir gerade nichts. Mysterious Girlfriend X, die haben das so, ich weiß nicht, ich glaube 2011 ist das rausgekommen und die haben wirklich so ein ja, 90er, 80er Artstyle. Ist auch, also es ist jetzt, einerseits ist es inhaltlich gut, andererseits ist es inhaltlich scheiße, weil also ich weiß nicht, ob es da ein Genre ist, aber es ist halt so Romance-Comedy mit bisschen edgy. Und das Schöne ist einfach, dass die Beziehung der beiden Charaktere sich einfach mal tausendmal echter und glaubwürdiger anfühlt als in quasi allen anderen Animes. Andererseits haben sie sich bis zur letzten Episode ist das höchste der Gefühle, dass sie sich gegenseitig den Finger in den Mund stecken. Also Mehr als bei Chunibyo. Falls du das kennst, das ist eine Q-Annie-Show, die auch unglaublich cool animiert ist, muss ich sagen. Gerade weil es Kampfszenen hat und sonst was, die echt geil aussahen. Aber das war auch eine sehr langsame Romance. beziehungsweise gar keine. Das höchste war echt, dass die Finger gehalten haben. Sehr romantisch. So, was ich mir halt für die Zukunft wünschen würde, wäre einfach mehr individuellen Artstyle. Meinetwegen auch einen, der mir jetzt nicht so gefällt, wie zum Beispiel hier bei Graf von Monte Cristo, die Anime-Umsetzung. Auch wenn es halt scheiße aussieht, ist es immerhin irgendwas Eigenes und nicht so dieses, ja, schon 10.000 Mal gesehene. Ja, also ich glaube, da können wir uns auch zusammen alle hier unter einen Hut setzen, halt mehr Abwechslung Ja, und weniger also mehr CG. Yuasa-Serien. Ja, weil er sticht halt am meisten heraus in den letzten Jahren, weil er der Einzige ist, der sich sowas noch traut irgendwie. Und damit nicht unerfolgreich ist. Yes, zumindest hoffe ich's. Ich weiß nicht, wie sich sein Ich Zeug in Japan verkauft. weiß es nicht, aber Ich könnte schnell Yuasa-Serien sind nachgucken. echt was man jedem ans Herz legen kann. Schon allein wegen dem eigenen Artstyle und writing-technisch ist das auch immer alles erste Klasse. Ja, aber Tatami Galaxy wird wohl in nächster Zeit nicht einen deutschen Dub bekommen. Ja, das ist ja so. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast, was alles eigentlich einen deutschen Dub oder eine deutsche Lizenzierung verdient hätte und es nicht bekommt. Es ist lizenziert, du kannst es auf Amazon kaufen, nur Ach so. halt, du kannst es nur auf Japanisch gucken. Ja, irgendwie Voice-Actor, die das hinbekommen, gerade diese schnellen Dialoge auf Deutsch, Dann stellen die einfach irgendeinen Rapper ein, der kriegt das schon hin. da brauchst du echt talentierte Leute. Ja, das ist, ich glaube, das ist auch zum Beispiel bei Bakemonogatari würde das ein Problem. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es auf Deutsch irgendwie funktionieren würde. Na, ich glaube, das gibt es einfach zu viel Zeugs, das einfach mit der japanischen Kultur zu tun hat. Das ist irgendwie schwer in Deutsch zu übersetzen, glaube ich. Ja, so viel dazu. Damit sind wir dann am Ende. Und ich danke meinen beiden Gesprächspartnern. Kein Ding. Es war ja sehr schön. Wir haben sehr viele neue Erkenntnisse. Ihr seid Elitaristen. Gibt's das Wort? Keine Ahnung. Ich glaube Ich ja. fand es einfach bloß lustig, als ich es gelesen habe. Ah, okay. Und damit sind wir am Ende. Falls einer unserer Zuhörer Interesse hat, auch mal dabei zu sein, kein Problem. Schreibt mich einfach an oder schreibt so ein Video etc. Bla bla, Comments, Hobby und so weiter. Guckt auch bei den anderen vorbei und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jetzt könnt ihr Ah, auch tschüss sagen. tschüss. Ciao.